genau. Du vermeidest Blickkontakt, weil du gern auf richtig machst. Lest dir von deinen Lippen ab, was du heute mit mir machst. Ab auf der Gästeliste Platz, auf der Party Kissenschlacht. Bei dir werd ich bis dir schwach, bist du für die Bitch am Start. Mit die langen Pimps mit süßen Knollen, die wie Cornflakes sind. Auf meinem LeBron James Shit, Reporter von Portrait-Pick. Doch wie drin Porn-Tapes, Bitch, weil heute mein Off-Date ist. Und wenn du die Songs hatest, macht es mich mal famous. Hab ein G-Side-Bündchen, straight aus München, Treffpunkt Residenz. Nur ein Stündchen bleibt vernünftig, also leg dein Handy weg. Schau, die will Kids and More, me am More, funktioniert nicht so. Du wie die Amor, nie wieder, but we are love. Du vermeidest Blickkontakt, weil du gern auf wichtig machst. Lest dir von deinen Lippen ab, was du heute mit mir machst. Hab auf der Gästeliste Platz, auf der Platte Kissenschlag. Bei dir wär ich ein bisschen schwach, bist du pretty, bitch, don't stop. Du vermeidest Blickkontakt, weil du gern auf wichtig machst. Lest dir von deinen Lippen ab, was du heute mit mir machst. Hab auf der Gästeliste Platz, auf der Platte Kissenschlag. Bei dir werd ich Ich weiß, sie will es wie Bruce, will es im Pool, nicht auf der Matratze. Wie wie sie nicht keine Art Trappe, wegen Checker bouncen alle Arschbatzen. Immer auch was siehst wie mein Sam Slip, nein. Outfit ist fly wie die Enterprise. Baby hat Cake, also lag nie bei. Girl, gib Gas, du verschwendest Zeit. Doch das weißt du schon, sonst würdest du niemals in Eilon kommen. Heute Nacht ist meine Chance oder deine Chance, egal wie du siehst. Bin ich primitiv, doch ich will das sie. Auf den Philippinen oder in Nikki Beach. Am Infinity wie ein Swimming Team im Bikini League. Du vermeidest den Kontakt, weil du gern auf richtig machst. Lest dir von deinen Lippen ab, was du heute mit mir machst. Hab auf der Gästeliste Platz, auf der Party. Schlaf. Bei dir werd ich bisschen schwach, bist du pretty, bitch, don't stop. Du vermeidest Blickkontakt, weil du gern auf richtig machst. Lest dir von deinen Lippen ab, was du heute mit mir machst. Ab auf der Gästeliste Platz, auf der Party Kissenschlag. Bei dir werd ich bisschen schwach, bist du pretty, bitch, don't stop. With the fur, the whole club was looking at her. She hit the floor.

Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Verbeats. Verstecke langweilte Blicke hinter der neuen Cartier. Im Kopf ist ein Countdown, wann kann ich hier abhauen?

Hobby. Mein Erbe hat sie aufgeraubt. Schnell noch ein Kaffee auf den Stausee. Dann lacht er, wo es Posen im Porsche steht. Nach unserem Pendel in am See. Holt die kleine Maus ihre Peitsche raus. Kaffee auf den Stausee. Dann lacht er, wo es Posen im Porsche steht. Nach unserem Pendel in am See. Holt die kleine Maus ihre Peitsche raus. Everybody look at me, me, me. Blut schon so. Du kannst nicht tanzen, doch stehst dauernd zum Kreis. Deine Moves erkennt man sogar locker noch vom Raucherbereich. Guck, wie du feiern kannst, ist nice, doch wie du klammerst, hat mir Angst gemacht. Babe, versteh's nicht falsch, du bist voll süß, aber du fuckst mich ab. Du bist süß, aber du fuckst mich ab. Baby, ich mach dir eine Nacht, die du nie wieder vergisst. Nur bitte lass mein T-Shirt los. Sie war noch nie mein Schadi, aber tut schon so. Du bist vergeben, das ist gut zu know. Hey, dann mach ihn nur zum Ex, der war doch safe und dann. Schade, aber tut schon so. War noch nie mein Schade, aber tut schon so. War noch nie mein Schade, aber tut schon so. War noch nie mein Schade, aber tut schon so. Das fiese Leben, das ist einfach simpel. Heineken, Rotwein und paar Berliner Kinder. Gabel hab ich schön gehört, dazu krieg noch ne Windel. Ich fühle mich wie Gigi D'Agostino mit der Rillo. Ich war 5 Jahre alt mit einer Crazy Frog Kassette. 20 Jahre später hab ich die schöne Kotelette. In den Niederlanden sagt man, ich mag Kotelette. Jo, jo, ist klein, ich höre nicht gerne auf Gesetze. Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge und ich wohne hinter dein. Ja, Ostfriesland ist ein schönes Land. Zeitlich hell, jetzt ist es wieder dunkel. Ja, ich spreche nicht Jo Sprache, doch ich habe ihn verstanden. Homie, Friese, Scherbes, Bier und dazu eine China-Pfanne. Ski, Agu, esse Magic, Trüffels in den Niederlanden. Heute bin ich top, sie meinten, ich werd Niederlanden. Aber, ich finde Wein lecker. Ich bin kein Kenner, doch ich bin ein Feinschmecker. Aber, Motherfucker, ich küsste deine Schwester. Hier wird nicht eingebrochen, doch wir hören Einbrecher. Aber, ich bin ein Friese, Jo. Sputnik Heimspiel. Und

Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Fabiz. His man.